Verschworen und ich setze mich zur Wehr. Beraten und verkauft, die Schuld liegt beim System. Und man hat uns alle belogen. Die Schuld hat das System, hat das System. Liegt beim System. Und man hat uns alle belogen. Weil die Schuld hat das System. Hat das System. Hey!